wurde in staatlichem Gewahrsam erinnern. Das heißt, wir wollten erstmal dokumentieren, welche Fälle von institutionellem Rassismus in Gewahrsam, der tatsächlich tödlich endet, hat es überhaupt gegeben seit 1990. Dazu gab es keine bundesweiten Zahlen, keine, die sozusagen verlässlich diese Fälle alle zusammengetragen haben und im selben Zusammenhang natürlich, indem wir das veröffentlichen, das auch skandalisieren. Also institutionellen Rassismus in Deutschland überhaupt sichtbar machen. Dazu haben wir sozusagen so ein bisschen breiteren Begriff von Gewahrsam. Da haben wir so drei Ebenen aufgezählt. Also einmal Tode durch tatsächliche Polizeigewalt, also durch Polizisten. Dann Tode in Gefängnissen. Dazu zählen wir tatsächlich auch Suizide, weil wir der Meinung sind, dass die psychische Situation von Häftlingen tatsächlich oft die Ursache für Suizide sind, aber auch Fälle wie der von Uri Jalloh bewiesen haben, dass wenn von Suiziden in Gewahrsam berichtet wird, dass das nicht zuverlässig ist. Der dritte Fall wäre so Abschiebehaft, also Menschen, die in Abschiebehaft gestorben sind. Hier wird vielleicht so der Zusammenhang von staatlichem Gewahrsam und Rassismus auch nochmal besonders deutlich, weil er tatsächlich nur Menschen ohne deutschen Pass betreffen kann. Genau. Wir haben in der Vergangenheit tatsächlich ja schon einige bundesweite Kampagnen gehabt zu Rassismus und Polizei, aber keinen, der den Blick sozusagen auf staatliche Gewalt so weit gefasst hat, wie der wir den jetzt in Death in Custody tatsächlich haben. Also, dass wir nicht nur Polizeigewalt zählen oder dass wir nicht nur Haftumstände skandalisieren, sondern dass wir das tatsächlich so ein bisschen zusammenfassen. Und dann natürlich auch Lehren gezogen aus so vergangenen Racial Profiling-Kampagnen, die es sozusagen berlinweit, aber auch bundesweit schon gegeben hat. Genau, ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht dann direkt einsteigen mit der neuen Recherche und darüber so ein bisschen reden. Dann genau, vielleicht kannst du Katharina erzählen, wie seid ihr in der Recherche AG vorgegangen und was waren vielleicht so Besonderheiten in eurem konkreten Vorgehen in der Recherche? Genau, also ich bin in der Recherche AG seit Anfang der Kampagne. Die Arbeit der Kampagne hat ja ungefähr im Herbst 2019 angefangen. Und ein Grund, warum die Kampagne sich gegründet hatte, war, dass, glaube ich, viele, die das sozusagen mit angestoßen haben, den Eindruck hatten, dass es total, also dass die Nachrichten über Todesfälle in Gewahrsam und durch Polizeigewalt sich total gehäuft haben in dieser Zeit. Genau, es war dann von Anfang an auch klar, glaube ich, dass es so eine Art Recherche geben soll innerhalb der Kampagne, aber noch relativ offen, wie das konkret aussehen könnte, also in welchen Zeitraum es da gehen soll, was überhaupt für eine Art von Gewahrsamsverständnis zugrunde gelegt werden soll und so weiter. Genau, du hast jetzt schon so ein paar Sachen vorweggenommen. Genau, ich kann die nochmal wiederholen oder nochmal vielleicht ein bisschen erklären, warum wir uns für bestimmte Sachen entschieden haben. Genau, also es gab so zwei Schwierigkeiten, glaube ich, am Anfang oder so Fragen, mit denen wir uns so ganz am Anfang beschäftigen mussten. Das war zum einen, auf welche Daten wir uns überhaupt beziehen können. Da sage ich vielleicht gleich noch was zu. Und die andere Frage war, genau, also was heißt Tod in Gewahrsam? Und das war so ein bisschen schwierig zu Beginn, weil es zum einen diesen Begriff schon gab, Tod in Gewahrsam, das war irgendwie gesetzt, das war der Titel der Kampagne. Und gleichzeitig war es aber so, dass diese vielen Todesfälle in den Jahren zuvor, die mit zur Gründung der Kampagne geführt haben, sich jetzt nicht alle in Gewahrsam in einem engen Sinne ereignet haben. Also nicht in Polizeizellen oder nur teilweise in Polizeizellen, sondern es ging eben auch um Erschießungen oder durch andere Formen von staatlicher Gewaltausübung. Und deswegen haben wir uns dann auch entschieden, einen sozusagen etwas überdehnten Gewahrsamsbegriff zu verwenden, um eben so eine Bandbreite von staatlicher rassistischer Gewalt erfassen zu können und es nicht auf ganz spezifische Konstellationen einengen zu müssen. Genau, und das hatte BAFTA ja vorhin schon gesagt. Wir haben das dann so begründet, dass wir eine räumliche Definition von Gewahrsam haben und eine akteursbezogene. Räumlich bedeutet, dass der Tod sich an einem Ort ereignet hat, wo Menschen gegen ihren Willen festgehalten werden. Also zum Beispiel Knäste oder Polizeizellen oder in einem Flugzeug während eines Abschiebeflugs. Oder es könnte auch eine geschlossene Psychiatrie zum Beispiel sein. Genau, und die akteursbezogene Definition fokussiert eben auf die Täter. Also meistens geht es dann darum, dass PolizistInnen Menschen erschossen haben oder zu Tode misshandelt oder Brechmittelfolter, zählen wir da zum Beispiel auch drunter. Und was auch noch wichtig ist, wenn, also teilweise haben wir auch Fälle, wie zum Beispiel der Tod von Tunum Bobda, der jetzt nicht von staatlichen Polizisten getötet wurde, sondern von Sicherheitspersonal, das aber so eine polizeiähnliche Aufgabe übernommen hat. Genau. Eine Sache, die wir relativ lange auch diskutiert haben in der Kampagne, waren Lager. Und am Anfang waren viele dafür, dass wir Lager auch als Gewahrsamsorte mit einbeziehen, weil gerade diese großen Aufnahmelager, die jetzt seit einigen Jahren teilweise Ankerzentren genannt werden, eigentlich sehr große Parallelen aufweisen zu Haftsituationen. Also da sind auch Menschen in Zimmern, die sie nicht abschließen können. Die Hausordnungen sind so, dass eigentlich ständig der ganze Tagesablauf überwacht werden kann durch das dort eingesetzte Sicherheitspersonal. Die Wachdienste können auch ständig in die Zimmer und da irgendwelche Kontrollen durchführen. Und man kann diese Lager zwar theoretisch verlassen, aber oft befinden die sich ja an total isolierten Orten, die nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln angebunden sind, sodass es auch oft eher so eine theoretische Möglichkeit ist. Wir haben uns dann aber letztlich doch dagegen entschieden, die also Todesfälle in Lagern aufzunehmen, wenn es sich um Suizide oder angebliche Suizide handelt, weil wir einfach an der, also bei der Diskussion anhand von konkreten Fällen, die wir gefunden haben, festgestellt haben, dass dann oft einfach aufgrund der schlechten Informationslage nicht so klar war, was war das eigentlich für ein Ort, an dem die Person festgehalten wurde. Und wir hatten auch den Eindruck, die Trennschärfe geht dann verloren zu anderen Todesfällen oder Suiziden, die eher so daher rühren, dass Menschen Angst vor einer Abschiebung haben. Und wir haben eben auch festgestellt, es gibt ja die sehr umfassende Dokumentation von der antirassistischen Initiative schon seit Mitte der 90er Jahre, die genau auch diese Fälle dokumentieren. Genau. Todesfälle in Lagern werden aber trotzdem aufgenommen, falls auf irgendeine Art das Wachpersonal dort oder Polizisten in den Todesfall involviert sind. Genau, und dann vielleicht noch eine andere Frage, die wir auch länger diskutiert haben. Wir wollen ja also nicht Tod in Gewahrsam ganz allgemein dokumentieren, sondern es ist eine antirassistische Kampagne und es geht vor allem um Todesfälle von Menschen, die von Rassismus betroffen waren. Und auch da haben wir uns aber entschieden, einen relativ breiten Begriff zu verwenden. Und haben gesagt, dass es um Todesfälle von Menschen geht, die aufgrund von rassifizierenden Zuschreibungen als anders und deswegen potenziell bedrohlich oder kriminell oder illegal markiert werden. Und das können aber eben ganz unterschiedliche Zuschreibungen sein, also aufgrund der Hautfarbe, aber auch aufgrund der zugeschriebenen Herkunft oder der Sprache, die eine Person spricht oder aufgrund von religiösen Symbolen. Also auch da sind wir so relativ breit rangegangen. Genau, vielleicht erstmal so weit zu den Recherchekriterien. Genau, vielleicht. Man hört mich. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen was dazu sagen, was vielleicht so besondere Schwierigkeiten waren bei der Recherche, also entweder beim Vorgehen oder auch irgendwie die Information zu bekommen oder genau. Vielleicht so ein bisschen was dazu? Also das mit der Datenlage ist, also haben wir dann festgestellt, sehr schwierig. Wir hatten ganz am Anfang die Idee, dass wir vielleicht über so parlamentarische Anfragen an Informationen kommen können und haben auch über einige, vor allem Linksparteiabgeordnete in Landtagsfraktionen, so kleine Anfragen angestoßen zu Todesfällen in Gewahrsam oder auch zu Erschießung durch die Polizei und haben aber dann gemerkt, dass wir damit eigentlich überhaupt nicht weiterkommen, weil also die Informationen, die man auf diese Weise bekommen kann, meistens total dünn sind. Also dann erfährt man nur, an diesem Datum wurde an dem Ort eine Person erschossen oder ist in diesem Gefängnis tot aufgefunden worden. Aber das bietet überhaupt keine Ansatzpunkte, um also irgendwie näher in Erfahrung zu bringen, was das für eine Person war, was die näheren Todesumstände waren, warum die überhaupt in Haft waren und so weiter. Und deswegen haben wir dann gemerkt, also diese Daten kann man eigentlich höchstens verwenden, um nochmal andere Informationen gegenzuchecken oder so. Und haben uns dann sehr stark auf schon bestehende, unabhängige Recherchen von antirassistischen Initiativen vor allem bezogen. Und zwar vor allem auf die Recherche von der ARI, die ich eben schon erwähnt habe. Die sind wir sozusagen Jahr für Jahr durchgegangen und haben sie nach unseren Kriterien ausgewertet. Außerdem haben wir mit Recherchen von der Zeitung Zilib gearbeitet. Die veröffentlichen auch schon seit sehr langer Zeit einmal im Jahr so eine Liste mit Menschen, die von der Polizei erschossen wurden. Und da gibt es meistens auch ein paar mehr Informationen. Also zum Beispiel auch, also manchmal erfährt man den Namen der Getöteten oder auch die etwas genaueren Umstände, also was zu dieser Tötung geführt hat. Und das war dann wiederum Ansatzpunkt für tiefergehende Medienrecherchen. Also manchmal haben wir dann eben weitere Informationen gefunden und konnten entscheiden, ob die Fälle in unsere Kriterien passen oder nicht. Und dann haben wir uns natürlich auch sehr viel auf Informationen gestützt, die diese ganzen Initiativen über die Jahre erarbeitet haben, die sich für die Aufklärung einzelner Todesfälle einsetzen und auch dagegen, dass die Menschen vergessen werden. Und dann haben wir auch noch, also das ist jetzt das Letzte, so ein bisschen allgemeinere Medienrecherche gemacht. Das war aber sehr oberflächlich bisher. Also wir sind jetzt noch nicht in die Archive reingegangen und gerade in den 90er Jahren war es natürlich auch jetzt über Online-Recherchen nicht so leicht, an Informationen zu kommen. Also das wäre auf jeden Fall so ein Ansatzpunkt, wo man noch weiter suchen könnte und wahrscheinlich noch weitaus mehr Fälle finden würde. Und würdest du sagen, dass dass euch bei der Recherche vielleicht irgendwie nochmal sowas überrascht hat oder dass ihr irgendwas nochmal so besonders bemerkenswert fandet? Weil wir sind ja schon mit der These irgendwie wir haben die Kampagne ja schon mit der These begonnen, dass dass es da irgendwie so einen Zusammenhang gibt zwischen Toten in Gewahrsam und Rassismus oder dass Menschen, die von Rassismus betroffen sind, da überproportional vertreten sind. Aber fandet ihr trotzdem nochmal irgendwas auffällig? Also ich glaube, wir waren zum einen so schockiert, dass wir so schnell so viele Fälle gefunden haben. Also niemand ist jetzt, glaube ich, mit der Erwartung rangegangen, hast du ja auch gerade schon gesagt, also dass es irgendwie nur wenige Einzelfälle sind und dass es kein größeres Problem geben würde oder so. Aber es war trotzdem krass, dass wir mit relativ wenig Ressourcen ja in nicht allzu langer Zeit jetzt einfach also auf so wahnsinnig viele Fälle gestoßen sind und dass es einfach auch die ganze Zeit weiterging, während wir mit der Recherche schon begonnen hatten. Also allein 2020 sind 12 neue Fälle dazugekommen und jetzt gerade vor einer Woche, das wissen bestimmt viele auch, wurde ja ein junger Mann, also Kusai Saddam Kalaf in Flensburg, glaube ich, von der Polizei mutmaßlich getötet oder kam zumindest ums Leben, nachdem er gewaltsam in Gewahrsam genommen worden war. Genau, also das war auf jeden Fall, glaube ich, so eine Sache, die uns so negativ überrascht hat. Ich weiß nicht, ist das schon die Frage nach den Ergebnissen oder ist das noch mal? Ja, du kannst es auch einfach mit beantworten. Yes. Okay, dann würde ich vielleicht einfach noch ein paar Sachen sagen. Also wir haben das so vordiskutiert bei einem der letzten Treffen von der Recherche AG und haben so gemerkt, es gibt eigentlich total viele Ergebnisse und es ist schwierig, es so auf, keine Ahnung, jetzt 3 zentrale Punkte oder so zu bringen. Deswegen würde ich einfach so ein paar Sachen sagen und wenn es zu viel wird, kann ich auch wieder aufhören und es in die Diskussion vielleicht noch verschieben. Genau, das mit der Kontinuität habe ich ja gerade schon gesagt. Was uns auch aufgefallen ist, ist, dass die getöteten Menschen oft sehr jung sind, also oft so in den 20ern oder oft sogar auch erst 17, 18, 19. Dann gibt es dieses Muster der Kriminalisierung, also was jetzt auch nicht von uns aufgedeckt wurde, aber was sich eben immer wieder zeigt, also dass die Getöteten selbst nach ihrem Tod noch von der Polizei, aber auch in den Medien kriminalisiert werden, um die Gewalt gegen sie zu rechtfertigen, indem behauptet wird, sie hätten ein Messer gehabt, sie hätten irgendwie mit Drogen gedealt oder auf andere Weise Gewalt ausgeübt. Und deswegen wäre es sozusagen zwingend gewesen, aus Notwehr sie zu erschießen. Dann ist auffällig, dass es eine Verschränkung natürlich mit anderen Machtverhältnissen gibt. Also gerade auch bei den Fällen, wo Menschen erschossen wurden, sieht man oft, dass sie sich in einer psychischen Ausnahmesituation befanden und eigentlich so psychologische Unterstützung gebraucht hätten, aber stattdessen wurde die Polizei gerufen und setzt sie total unter Druck und die Situation eskaliert und am Ende sind sie tot. Also wie zum Beispiel bei Mohamed Idrissi, der letztes Jahr gestorben ist, aber auch bei Adel B. oder Aman Alizada. Dann eine weitere Verschränkung, eine sehr große Zahl unserer Fälle betrifft, ist die mit Flucht oder Illegalisierung. Also es gibt 44 Todesfälle allein in Abschiebehaft und es gibt auch rund 20 Fälle, in denen Menschen auf der unmittelbaren Flucht vor der Polizei ums Leben gekommen sind. Und das betrifft eben häufig so Situationen, dass es in grenznähe Polizeikontrollen gab und Menschen versucht haben, verzweifelt dieser Kontrolle zu entkommen, weil sie befürchten, inhaftiert zu werden oder wieder abgeschoben zu werden und dann zum Beispiel irgendwie von einer Autobahnbrücke runterstürzen in den Tod oder irgendwo anders, keine Ahnung, von einem Zug erfasst werden und so weiter. Und andere Fälle, wo es um Flucht vor der Polizei geht, betreffen auch so Abschiebeversuche, also dass die Polizei an der Tür klingelt und sagt, also wir sind gekommen, um sie zur Abschiebung zu holen und die Menschen klettern verzweifelt aus dem Fenster und versuchen zu fliehen und stürzen dann in die Tiefe. Und so am drastischsten kommt dieses Zusammenwirken von staatlichem Rassismus und Grenzregime bei drei Fällen zum Ausdruck, wo Menschen sogar während der Abschiebung von der Polizei umgebracht wurden. Das betraf Kola Bankole, der 1994 sozusagen zu Tode fixiert oder erstickt wurde. Bei Amir Agib ist das 1999 passiert. Und dann gab es noch Usman So, der auch 1999 ums Leben gekommen ist, nachdem ihm während der Abschiebung irgendein Mittel zur Beruhigung initiiert wurde und er ist dann krank geworden und an den Folgen gestorben. Dann, also was auch ein Ergebnis ist oder was also eine sehr große Masse an Todesfällen ausmacht, sind Todesfälle in Haft. Das sind insgesamt 90, also wo jetzt aber die Abschiebehaft schon eingerechnet ist. Und die werden offiziell fast immer als Suizid ausgegeben. Also es wird dann gesagt, die Person hat sich in ihrer Zelle getötet oder soll sich erhängt haben und so weiter. Aber wenn man sich das genauer anschaut, also und dazu muss ich sagen, bei vielen Fällen wissen wir auch nicht mehr über die Details, aber es gibt eben einzelne Fälle, die besser recherchiert sind. Und da zeigt sich total häufig, dass die Menschen eigentlich durch die Haftbedingungen oder auch durch eine drohende Abschiebung systematisch in den Tod getrieben wurden. Das war zum Beispiel so bei Mustafa Alçalı, der ist 2007 in Abschiebehaft in Frankfurt ums Leben gekommen. Er sollte in die Türkei abgeschoben werden und hatte bereits vor der Inhaftierung einen Suizidversuch unternommen und also immer wieder deutlich gemacht, dass er auf gar keinen Fall in die Türkei zurückkam, wo er auch schon inhaftiert war und auch traumatisiert wurde. Und trotzdem wurde dann durch einen Richter Abschiebehaft angeordnet und letztlich ist er erhängt aufgefunden worden in seiner Zelle, kurz bevor seine Abschiebung stattfinden sollte. Ein anderes Beispiel sind so Fälle von unterlassener Hilfeleistung. Das betrifft zum Beispiel Konstantin M., das ist ein Todesfall, auf den wir von jemandem aufmerksam gemacht wurden, der damals diesen Todesfall mitbekommen hat oder der die Berichterstattung darüber verfolgt und uns das zugeschickt hat. Er war erst 21 und wegen einem Einbruchsdelikt inhaftiert und er hat sich immer wieder selbst verletzt in Haft und Ärztinnen haben mehrfach gesagt, er ist eigentlich nicht haftfähig, aber trotzdem wurde er in Haft behalten und immer wieder isoliert und auch fixiert. Und er ist dann letztlich an einer unbehandelten Bauchfellentzündung gestorben, nachdem er schon längere Zeit über starke Schmerzen geklagt hatte. Aber ihm wurde einfach eine medizinische Diagnose und auch Behandlung verwehrt. Und was an diesem Fall noch krass ist, ist, dass er Verwandte hatte, die in Baden-Württemberg gelebt haben. Und die wurden nicht über seinen Tod informiert, sondern haben tatsächlich erst durch eine Berichterstattung im rumänischen Fernsehen davon erfahren. Und das ist auch was, was sich so durchzieht, also so ein total rücksichtsloser oder menschenverachtender Umgang mit Angehörigen. Wir kennen auch andere Fälle, wo Angehörige nicht über den Tod, also des jeweiligen Menschen informiert wurden oder zum Beispiel auch Fälle, wo es Angehörige im Ausland gibt, denen das Visum verweigert wurde und die deswegen nicht zu der Beerdigung anreisen konnten. Genau. Vielleicht noch ein letzter Punkt erstmal. Es gibt auch also super viele Fälle in unserer Doku, wo die Namen unbekannt sind. Und dann gibt es auch Fälle, wo die Namen bekannt sind, weil es zum Beispiel irgendwann mal eine INI gab, die aber dann wahrscheinlich aus Kapazitätsgründen nicht weiterarbeiten konnte. Und so sind die Leute dann doch in Vergessenheit geraten. Also das hat für mich auch nochmal gezeigt, wie unglaublich wichtig das ist, dass es eben solche INIs gibt, die sich auch nicht nur für die Aufklärung der Todesumstände einsetzen, sondern auch gegen dieses Vergessen ankämpfen, weil das sonst also einfach in der Mehrheit der Fälle passiert ist. Weit erstmal. Mhm. Danke dir auf jeden Fall und auch danke an die Recherche AG für diese ausführliche Recherche. Ich glaube, dass also gerade im letzten Jahr haben wir jetzt auch nochmal über die Black Lives Matter Proteste nochmal so eine besondere Aufmerksamkeit für das Thema rassistische Polizeigewalt und institutioneller Rassismus bekommen. Ich glaube, es waren bundesweit ungefähr 200.000 Menschen auf der Straße und haben gegen rassistische Polizeigewalt demonstriert. Viel hat sich natürlich auf die USA bezogen, aber es wurde in diesem Zusammenhang natürlich auch in Bezug auf den deutschen Kontext diskutiert. Und ich glaube, das ist sozusagen, also was ich besonders bemerkenswert fand bei diesen Demos zum Beispiel ist, dass es irgendwie auch nochmal sehr viele junge Leute waren, die auf der Straße waren, dass viele junge Leute sich in den letzten Jahren politisiert haben über unterschiedliche politische Bewegungen, jetzt sozusagen auch den Bogen schlagen und das auch verbinden mit antirassistischen Kämpfen und natürlich auch auf der Suche sind nach immer radikaleren Antworten, also die Art, wie sozusagen früher das Thema rassistische Polizeigewalt behandelt wurde, oder das ist jetzt zumindest so die These, aber dass früher, wenn es vielleicht früher eher so reformistische Antworten gab oder das sehr individualisiert betrachtet wurde, zum Beispiel, es braucht irgendwie Antirassismus-Trainings für die Polizei, was früher eine Forderung war, ist, glaube ich, jetzt irgendwie mehr und mehr klar, dass sowas einfach nicht so viel bringt. Genau, und dann leitet sich natürlich auch aus der Problematik, die wir gerade beschreiben und auch aus den Fällen von Rassismus und Polizei, die wir skandalisieren, die Frage nach so politischen Forderungen ab. Aber vielleicht erstmal, was ist so das Problem mit rassistischer Polizeigewalt in migrantischen Communities und wie könnten so radikalere Antworten auf die Problematik eigentlich aussehen? Genau. Ja, also ich glaube, um das Problem von Polizeigewalt und migrantischen Communities gut fassen oder gut beantworten zu können, lohnt sich immer an erster Stelle so ein kleiner Blick auch in die Historie der Polizei, würde ich sagen. Zum einen, um irgendwie so ihre Relativität kennzeichnen zu können, also um zu verstehen, die Polizei hat es nicht schon immer zu geben und zum anderen, um irgendwie auch ihre Kontinuität und eben damit diese strukturellen Problematiken, die es gibt, begreifen zu können. Und die Polizei, wie wir sie jetzt heute kennen, die gibt es ja eben nicht schon immer, sondern ist ein sehr junges und sehr modernes Phänomen und hat sich vor allem mit der Überwindung des Feudalismus entwickelt, vor allem dann, als es Entwicklung gab vom Territorialstaat hin zum Nationalstaat und eben der dabei stattfindenden Entwicklung des Kapitalismus. Weil eben dort, wo, ich sag mal, früher der Stand noch ordnete, eben nun neue Ordnungsmittel her mussten. Und ich finde es immer ganz wichtig, diese Polizei in diesem systemischen Kontext irgendwie auch zu greifen, um zu verstehen, dass sie eben mit dem Schutz dieses neuen Rahmens, mit dieser neuen herrschenden Ordnung beauftragt war. Und das hieß eben konkret in der Entwicklung der Polizei zum Beispiel erstmals ein Arbeitszwang durchzusetzen oder auch ArbeiterInnenstände niederzumetzeln oder auch sogenannte Landstreicherei zu unterbinden. Damit sozusagen, das sehen wir da ganz gut, alle Leute irgendwie so an ihrem Platz bleiben, ne? Und wenn wir nun jetzt diesen, sogenannten Schutzauftrag der Polizei als ein für das System verstehen und dessen Aufrechterhaltung, dann können wir vielleicht auch schon so ein bisschen die ersten Problematiken ableiten, weil dann sozusagen jegliche Identitäten, die irgendwie als Norm abweichend gelten, irgendwie als so Störenfried innerhalb dieser Ordnung erscheinen. Und das betrifft dann eben vor allem rassifizierte Personen, das betrifft ärmere Personen, das betrifft psychisch kranke Personen zum Beispiel und so weiter, die es dann dementsprechend aufgrund dieser Abweichung eben besonders zu kontrollieren oder überwachen gilt, ne? Und aktuell besonders gut können wir diese aktive Stigmatisierung als so den Status quo irgendwie gefährdend, auch im Berliner Rahmen sehr gut am Beispiel von sogenannten Gefahrengebieten oder gefährlichen Orten, die die Polizei selbst ausruft, nachvollziehen und sehen. Weil jetzt, ich sag mal, ein bisschen platten Raum an sich ja erstmal nicht per se an sich gefährlich sein kann, sondern natürlich geht es auch hier um die Menschen, die dort ansässig sind, um deren Kontrolle, und diese Gefahrengebiete werden eben besonders an migrantisierten und ärmeren Orten ausgeschrieben. Genau, und die Menschen erleben dann hier, gerade weil sie über diese Gefahrengebiete quasi unter einen Generalverdacht gestellt werden, eben eine andere Polizei als jetzt der weiße Mittelschichtsbürger, sage ich mal, weil die Menschen eben innerhalb von diesen Gefahrengebieten proaktiv kontrolliert werden. Das heißt vorbeugend, das heißt verdachtsunabhängig, während die Polizei ansonsten ja eher reaktiv wird, das heißt im Nachgang einer vermeintlich kriminellen Tat, ne? Und das heißt, da können wir schon mal ganz gut sehen, dass migrantisierte Menschen nun eben in diesem polizeilichen Blick bereits immer im Vorfeld schon irgendwie als TäterInnen erscheinen und eben dadurch in so einer permanenten Bedrohungslage auch leben müssen. Und damit stigmatisiert die Polizei nicht nur zum einen wahnsinnig migrantische Communities, sondern wir können auch sehr gut sehen, dass dieses staatliche Schutzversprechen eben nicht für alle gleich gilt. Gerade weil migrantisierte Menschen nur als Täter erscheinen, können sie eben da nicht auf den Schutz hoffen. Und besonders schmerzlich, deutlich, finde ich, wird es auch immer am Beispiel des rechtsextremen Anschlags in Hanau. Warum? Weil da der Täter zum Beispiel sich auch dezidiert als einen der Anschlagsorte eine Shisha-Bar ausgesucht hat. Und Shisha-Bars jetzt nicht irgendwie naturgegeben oder so schon immer als Feindbild galten, sondern das tatsächlich ein relativ frischer, polizeilich initiierter Diskurs ist, gerade im Zusammenhang auch mit sogenannter Clan-Kriminalität, wie es dann auch immer heißt, der diese Orte eben als den Status quo gefährdend inszeniert und sie irgendwie als ja, gefährlich erscheinen lässt. Und es wird eben auch noch schmerzlicher deutlich, wenn wir uns daran erinnern, dass während des Anschlags in der Shisha-Bar zum Beispiel der Notausgang auch polizeilich versperrt war. Der sollte zu sein, damit eben die Menschen bei verdachtsunabhängigen Razzien die Bar nicht verlassen können. Und das hat die Menschen eben auch mitgetötet. Das heißt, selbst wenn ja migrantisierte Menschen gesellschaftlich buchstäblich unter Beschuss stehen, werden sie noch als die eigentliche Gefahr wahrgenommen. Und um das so ein bisschen zu resümieren, macht das die Polizei halt zu einer Institution, die eben unser aktuelles kapitalistisches System, muss man sagen, schützen soll. Und dabei gibt es nun mal die einen, die über die Polizei ermächtigt werden, und aber eben auch die anderen, die irgendwie in stetiger Angst leben müssen und die qua Existenz kriminalisiert werden und das tagtäglich zu spüren zu bekommen. Und das kann eben auch tödlich enden. Und das macht die Polizei für uns eben aus einer gerade dezidiert antikapitalistischen Perspektive und eben auch dem Anspruch des Endes eben dieser Unterdrückungsweisen zu einer Institution, die es zu überwinden gilt, weil sie eben aktiver Fabrikant und Garant dieser Ordnung ist. Genau. Beschrieben, wie die Polizei eigentlich entstanden ist und auch was das sozusagen mit dem aktuellen System zu tun hat. Ich glaube, dass für viele Leute die Vorstellung, dass es sowas wie eine Polizei nicht gibt, ja total krass erstmal klingt, oder dass es sowas wie Gefängnisse oder so nicht gibt. Das sind ja sehr, sehr utopische Vorstellungen, und ich glaube, diese Selbstverständlichkeit ist natürlich auch Teil des Problems. Aber vielleicht ist es auch irgendwie jetzt eine Entwicklung, die wir jetzt auch im letzten Jahr mitbekommen haben, dass so Parolen wie Defund the Police oder Abolish the Police gerade aus den USA nach Deutschland überschwappen, also auf Deutsch der Polizei die Förderung zu entziehen beziehungsweise die Polizei abzuschaffen. In Minneapolis wurde das ja sozusagen auch für so einen kurzen Zeitraum versucht, in den Communities auch wirklich so zu etablieren. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen was darüber erzählen, wie sowas aussieht, auch dezidiert aus so einer antirassistischen Perspektive, aber es geht da natürlich auch so ein bisschen darüber hinaus. Ja, ich glaube, die Fragen nach Alternativen ist immer so die erste, die wir uns stellen, ne? Und wichtig hierbei ist nochmal für mich irgendwie so diesen Schutzauftrag des Systems, den ich gerade schon angeschnitten habe, nochmal zu betonen, weil das natürlich auch für uns leider heißt, die Polizei irgendwie jetzt von heute auf morgen abzuschaffen, um dann in irgendeiner neuartigen Version des Kapitalismus zu landen, wo wir uns alle gegenseitig überwachen oder so, natürlich auch nicht das Goal ist und so nicht funktioniert. Das heißt, schlussendlich geht es bei diesem Projekt der Abschaffung um nichts weniger als so gesamtgesellschaftliche Transformation im Endeffekt, also auch um sehr viel Aufbau. Das darf man auch immer nicht vergessen. Und jetzt die Abschaffung der Polizei reiht sich ja allgemein in so einen abolitionistischen Kampf, der irgendwie als ja vor allem transnationaler Kampf gegen die Sklaverei angefangen hat und jetzt heute aktuell allgemein sich vor allem gegen so Institutionen des Strafens richtet, eben nicht nur die Polizei, sondern auch Gefängnisse, Lager, Grenzkontrollen etc., jegliche Institution, die irgendwie so die Produktivität eines rassistisch-kapitalistischen Systems aufrechterhalten sollen. Genau, das heißt, Abolitionismus ist irgendwie zum einen schon immer so politische Bewegung gewesen, aber auch Vision. Und wenn wir jetzt diese Frage nach Alternativen stellen, dann finde ich es immer sehr hilfreich, sich an erster Stelle zu fragen, was uns denn eigentlich sicher macht. Weil so etwas wie Kriminalität ja nie irgendwie, ich sag mal, random passiert, sondern nahezu immer, wenn gewisse Bedürfnisse nicht erfüllt worden sind, ne? Das heißt, es ist in erster Linie auch ein soziales Problem. Und da sagen halt jetzt eben solche abolitionistische Ansätze, okay, dann brauchen wir auch soziale Lösungen. Und wie du gerade auch schon meintest, so eine Forderung, die besonders laut war, immer in dem Zuge bei die des Defundings. Und ich finde aber, an der kann man auch diesen gleichzeitigen Aufbau eigentlich sehr gut erklären. Weil was wir ja so aktuell sehen können, ist, dass die Polizei für uns Ansprechperson in so, ich sag mal, allen möglichen Lebensbereichen sein soll, ne? Also wir sollen die irgendwie rufen bei Beleidigung, bei häuslicher Gewalt, bei Problemen im Straßenverkehr, bei Diebstahl, die soll irgendwie wohnungslose Personen wegschicken, die soll sehr, sehr viele Dinge tun irgendwie. Und wir rufen die dann ja aber nicht, wenn wir sie rufen, um irgendwie das tatsächliche Problem, die Wurzel irgendwie zu lösen, sondern damit sie in Form einer Gewaltandrohung in diese Situation reingeht und das damit irgendwie auflöst oder irgendwie aufnimmt nochmal am Ende. Und ein Defunding sagt jetzt einfach erstmal, okay, das ist nicht so nachhaltig, um irgendwie tatsächliche Gewalten überwinden zu können. Das ist einfach nicht so fördernd. Wir ziehen da jetzt dieses ganze Geld ab und lagern sozusagen all die ganzen Teilbereiche, die ich gerade beispielhaft genannt habe, aus und geben die ja schlichtweg den Menschen in die Hand, sage ich mal, die sich mit dem Thema auskennen. Und das heißt zum Beispiel, ja, mehr SozialarbeiterInnen und oder Frauenhäuser im Fall von häuslicher Gewalt. Das heißt eine andere Therapiefinanzierung, als wir sie aktuell haben. Das heißt zum Beispiel Wohnungen für alle, soziale Lösung einfach für soziale Probleme, ne? Und so werden schlussendlich so kleine selbstverwaltete Einheiten geschaffen, wo die Kontrolle der Polizei ausgelagert wird, sodass Macht auch dezentralisiert wird und Orte und Menschen auch dekriminalisiert werden. Und was, ja, ich fand auch so sehr laut war irgendwie in diesem Polizeiabschöpfungsdiskurs, sind vor allem so Ansätze transformativer Gerechtigkeit, die dann zur Anwendung kommen sollen innerhalb dieser selbstverwalteten Einheiten. Und das sind vor allem Ansätze, die von ja, schwarzen FeministInnen entwickelt wurden, die sich eben schon immer an dieser Schnittstelle von so patriarchaler Gewalt und staatlicher Gewalt gesehen haben und dem und dadurch, wenn sie zum Beispiel Gewalt erfahren haben, nicht einfach die Polizei rufen konnte, weil die Polizei eher ein Akteur der Gefährdung für sie zusätzlich war. Genau. Transformative Justice-Ansätze sind jetzt ein Riesending. Ich will die gar nicht so krass ausführen, aber um so ein paar Schlagwörter vielleicht nochmal zu nennen, ist es so, dass wir aktuell ja vor allem versuchen, über den Weg einer Bestrafung den Menschen irgendwie zu Besserem zu bewegen, auch wenn die meisten Probleme, wie ich gerade schon meinte, irgendwie systemischer Natur sind oder mit zu wenig Geld oder so einfach zu tun haben. Und damit individualisieren wir ganz stark systemische Probleme und greifen die Wurzel nicht an und stecken dann auch noch die Person, die irgendwie ja diese Gewalt als Verhaltensweise ja irgendwo auch aus ihrem gesellschaftlichen Umfeld gelernt haben muss, in einen weiteren Strudel der Gewalt schlussendlich aus. Und da wird auch gesagt, okay, das ist jetzt weder förderlich noch nachhaltig. Und deswegen setzen Transformative Justice Ansätze dem sozusagen genau entgegen und sagen zum Beispiel, dass die Deutungsmacht des Konfliktes auf jeden Fall bei der betroffenen Person liegen muss, dass geschaut werden muss, was sie braucht und auf ihre Bedürfnisse geachtet werden muss, dass der Gewaltakt als solcher nicht individualisiert werden darf. Und das heißt konkret zum Beispiel auch in solchen Fällen zu schauen, welche Faktoren im eigenen gesellschaftlichen Umfeld eben dieses gewaltvolle Verhalten irgendwie ja entweder mit erzeugt oder einfach begünstigt haben, um eben auch in einer Form ja dann kollektiver Verantwortungsübernahme diese Faktoren mit adressieren und ausmaßen zu können. um dann eben Gewaltverhältnisse auch tatsächlich überwinden zu können. Und daher kommt auch der Name transformativer Gewalt von gesellschaftlicher Transformation. Genau. Um vielleicht auch nochmal aufzugreifen, also ich glaube, diese ganze Debatte um Abolish oder Defund the Police, die ist ja jetzt natürlich unter den Schlagworten vor allem im letzten Jahr popularisiert worden, aber die Bewegung gibt es ja schon viel länger, und ich glaube, viele von den Forderungen haben wir auch in der antirassistischen Bewegung in Deutschland auch schon häufiger gesehen. Also ich erinnere da zum Beispiel an die letzte berlinweite Kampagne zu Racial Profiling. Ich glaube, das war 2017. Ban Racial Profiling, da war ja so eine zentrale Forderung, diese verdachtsunabhängigen Kontrollen abzuschaffen. Also diese gefährlichen Orte oder die kriminalitätsbelasteten Orte. Und da eben anzusetzen, also in der strukturellen Polizeiarbeit zu sagen, wie das Racial Profiling begünstigt und das sozusagen das Sinnvollste ist, nicht irgendwie zu gucken, sind einzelne BeamtInnen irgendwie rassistisch eingestellt, sondern wie ist Rassismus eingeschrieben in so eine Strukturlogik der Polizeiarbeit, und das kann ja dann eigentlich auch nur aufgehoben werden, indem wir der Polizei möglichst viele Kompetenzen auch entziehen und da sozusagen auch die Möglichkeit für so eine öffentliche Kontrolle oder so eine Kontrolle der Öffentlichkeit, der Polizei, aber auch in Gewahrsam überhaupt zu ermöglichen, was jetzt ja noch gar nicht der Fall ist. Ich glaube, das ist auch vielleicht auch nochmal so die besondere Problematik von so Tod in Haft beziehungsweise in Abschiebehaft, weil sich das ja so einer Öffentlichkeit komplett entzieht. Das haben wir jetzt auch gehört über die Recherche, dass das ja auch nochmal besonders viele Fälle waren. Ich glaube, der Zusammenhang ist da recht offensichtlich. Genau. Ja, wollt ihr vielleicht nochmal dazu was ergänzen? Okay. Sonst würde ich vielleicht noch mal kurz was über einen konkreten Fall sagen, nämlich dem von Halim Danner. Wir hatten ja die Inni heute eigentlich auch eingeladen, und wir haben im letzten Jahr auch schon mal als Kampagne gemeinsam mit der Halim Danner-Kampagne eine Veranstaltung durchgeführt. Und ich glaube, dass gerade diese Initiativen, die konkrete einzelne Fälle noch mal aufarbeiten, wie zum Beispiel auch die Uri Jello-Initiative, der Aufarbeitung dieser Fälle oder der Thematisierung der Problematik auch einen großen Dienst erweisen, weil wir dadurch nochmal, weil die Problematik, glaube ich, auch dadurch nochmal greifbarer wird für viele Leute oder die Fälle tatsächlich auch nochmal mehr humanisiert werden. Und ich glaube, dass Halim Danner zum Beispiel auch so ein sehr gutes Beispiel ist, weil sich an seiner Lebensgeschichte, glaube ich, so verschiedene Stationen von den institutionellen Voraussetzungen zeigen, die es irgendwie in diesem Fall gibt. Also mit 16 Jahren in der Türkei festgenommen und gefoltert zu werden als kurdischer Aktivist, nach Deutschland zu flüchten, 94, sozusagen ein Jahr nachdem das Grundrecht auf Asyl faktisch abgeschafft wurde, ein Jahr nachdem die PKK verboten wurde und die kurdische Freiheitsbewegung in Deutschland kriminalisiert wurde. Und dann sozusagen erschossen zu werden von der Polizei, wie es irgendwie zahlreiche andere migrantische beziehungsweise nicht weiße Männer in Deutschland auch schon passiert ist. Und ich glaube, dass da auch die verschiedenen politischen Forderungen sich vielleicht auch nochmal so ein bisschen konkreter herauskristallisieren. Zum Beispiel wie sozusagen Repression gegen linke Gruppen beziehungsweise linke Bewegungen eine Rolle spielen, dass da sozusagen die Legalisierung eine wichtige Forderung ist, die sich daraus ergibt, aber auch wie wichtig sozusagen das Grundrecht auf Asyl auch in diesem Zusammenhang ist, diese Schnittstelle von Racial Profiling, Migration und genau staatlicher Repression wird hier, glaube ich, nochmal besonders deutlich. Genau. Ja, also wenn ihr nicht nochmal was Konkretes ergänzt, würde ich vielleicht vorschlagen, falls es im Chat schon einige Fragen gab, dass wir uns die vielleicht anhören und darauf nochmal in der Diskussion eingehen können. Wir warten kurz. Keine Fragen im Chat? Ich würde die Zuschauer vielleicht hiermit nochmal besonders ermutigen, falls ihr Fragen habt oder falls wir nochmal irgendwas ausführen sollen, könnt ihr das gerne im Chat nochmal erfragen. Ja, im Chat kam gerade die Frage, wie viele Todesfälle es in Berlin gab. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht auswendig. Das müsste ich kurz nachschauen oder man kann es auch auf dieser neuen Homepage sehr gut selbst nachschauen. Also vielleicht kann ich das sowieso noch mal kurz sagen. Also wir hatten ja schon mal Teile der Recherche letztes Jahr veröffentlicht, im Juni, also als es diese sehr starken Proteste gegen Polizeigewalt auch in Deutschland gab. Und was jetzt aber sozusagen neu ist, ist nicht nur, dass neue Fälle hinzugekommen sind, sondern wir haben so eine neue Homepage gestaltet, wo man sich sozusagen zu jedem Todesfall so eine kurze, einen kurzen Gedenkpost durchlesen kann. Und man kann es aber auch filtern lassen nach bestimmten Kriterien, zum Beispiel nach Bundesländern. Genau, deswegen kann man das relativ leicht selbst rausfinden. Vielleicht könnt ihr mal den Link posten im Chat oder ich weiß nicht, ob das schon passiert ist. Also, ah ja, genau. Und ich kann nur sagen, es gab allein letztes Jahr 3 Fälle in Berlin. Das war unter anderem Ferhat Mayouf, der im Juli in der JVA Moabit bei einem Zellenbrand gestorben ist und dazu hatte die Kampagne auch unter anderem eine Kundgebung gemacht im Januar, also nachdem sein Tod 6 Monate her war. Genau, aber wie viele Fälle es insgesamt in Berlin gab, weiß ich jetzt nicht auswendig. Also seit 1990 und es ist aber so, dass wir so, also es gibt einzelne Jahre, in denen wir wenige oder fast gar keine Fälle gefunden haben. Aber das ist so der Recherchezeitraum, in dem wir versucht haben, Fälle zu finden. Eine Person hat auch nicht die Verbindung zwischen dem Verbot der PKK und dem Mord an Halim Dena nicht verstanden. Kann das mal erklärt werden? Ja, also der hat ja, soweit ich weiß, Flyer verteilt, als es, also er war sozusagen Aktivist der kurdischen Bewegung und wurde dabei sozusagen von der Polizei verfolgt und dann erschossen. Also der Zusammenhang sozusagen zwischen der Kriminalisierung und diesem Todesfall ist so sehr unmittelbar, würde ich sagen. Ja, Lisa fragt hier auch, ob ihr den Zusammenhang zwischen der Polizei und der Produktivität bzw. die Sicherheit erläutern könnt. Wurde die Frage gestellt, inwiefern ein Zusammenhang zwischen der Sicherung von Produktion und Polizei besteht. Na, ich glaube, also genau, das ist das, was ich zu Anfang meinte, dass die Polizei ja vor allem den Auftrag hat, irgendwie eine gewisse Systemlogik mit zu schützen und dementsprechend auch gewisse Güter mit zu schützen. Und dementsprechend ist es zum Beispiel auch die Polizei, die irgendwie gerufen wird, wenn irgendwie Häuser geräumt werden sollen und die da den Eigentumsschutz mit übernehmen soll. Oder dementsprechend war es auch die Polizei, die eben überhaupt erst in der Entwicklung der des Kapitalismus mit einem Arbeitszwang durchgesetzt hat. Genau. Läuft es darauf hinaus? Ich habe es leider noch nicht so richtig verstanden. Und nochmal, du hattest ja vorhin auch nochmal erwähnt, dass es so eine Kriminalisierung von zum Beispiel Landstreicherei oder sowas gab. Also, dass so Menschen so Produktivität angehalten werden. Das gibt es ja jetzt immer noch an vielen Orten, dass Obdachlosigkeit, was ja eigentlich ein Leid ist, so als Ordnungswidrigkeit kriminalisiert wird. Also, dass es da so einen Drang zur Produktivität gibt und dass die Kriminalisierung damit auch unmittelbar zusammenhängt, dass sozusagen Menschen sich so in diese gesellschaftliche Produktion einfügen sollen, was ja irgendwie auch von den Nazis zum Beispiel durch die Kriminalisierung von sogenannten Asozialen auf die Spitze getrieben wurde, was ja jetzt immer noch existiert von so rechter Gewalt gegen Obdachlose zum Beispiel. Also ich glaube, da ist so der Zusammenhang von Produktivitätszwang und Polizei so, ja. Okay, LP fragt hier, im Zuge von Monis Rache wurden in Leipzig diverse transformative Justice-Ansätze in der weiß-dominierten linken Szene versucht anzuwenden. Was haltet ihr davon? Ich kenne den Fall von Monis Rache leider gar nicht so gut, deswegen sage ich einfach ein paar Sätze dazu. Ich glaube, das wurde ja sehr heiß diskutiertes Thema in der Linken. Und was da auf jeden Fall schiefgelaufen ist, deswegen würde ich das gar nicht diesen Ansätzen der transformativen Gerechtigkeit zu Schulde schreiben, ist, dass die Kollektive vor Ort sehr täterzentriert gearbeitet haben und da nicht Rücksicht auf die Betroffenen genommen haben und die zum Teil auch aus dem Prozess von Anfang an mit ausgeschlossen waren und gar nicht wussten, ob sie da jetzt, also da kam es zu Videoaufnahmen auf Toiletten, irgendwie von mit betroffen sind oder nicht. Genau, und dementsprechend habe ich da nicht viel von diesem Prozess gehalten, wenn das die Frage beantwortet. Ja. Dann haben wir noch eine Frage von Celine. Wenn Tod in Gewahrsam stark auch mit neokolonialen Migrationsregime zusammenhängt, muss dann der antirassistische Kampf gegen rassistische institutionelle Gewalt nicht transnationalisiert werden, zum Beispiel auch im Zusammenhang mit Gruppen aus dem globalen Süden? Also ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass die Frage nach sozusagen Flucht und Fluchtursachen, also dass die Frage sich sozusagen immer eigentlich global stellt und dass es eigentlich auch immer eine transnationale Frage ist. Dieser Fall von Halim Denner war jetzt, den habe ich ja zum Beispiel schon angeführt, da ist ja die Fluchtursache und also das ganze tragische Schicksal stellt ja schon Zusammenhang dar. In total vielen Ländern sind konkretes Vorgehen irgendwie westlicher Länder, der industriellen Zentren, total ursächlich für deren Fluchtursachen, ob es jetzt zum Beispiel konkrete Kriege sind oder auch eine bestimmte Wirtschaftspolitik, zum Beispiel wenn in afrikanischen Ländern EU-subventionierte Produkte, die hier nicht mehr verkauft werden können, irgendwie günstig abgesetzt werden können, die lokalen Produzenten mit den Preisen nicht konkurrieren können, pleite gehen und nach Europa flüchten müssen, um hier zu arbeiten, dann ist das natürlich so ein ganzer riesiger Themenkomplex. Und ich glaube, da ist genau wichtig zu verknüpfen, dass sozusagen antirassistische Kämpfe hier natürlich erstmal nur so ein Ausschnitt sind von einem viel größeren Kampf, der natürlich auch antikolonial, antiimperialistisch und antikapitalistisch sein muss, um das Ganze irgendwie ganzheitlich zu denken. Ich finde, durch den Input, den du gemacht hast, wird es auch nochmal deutlich, Simin. Aber ich glaube, diese globale Perspektive ist auf jeden Fall nochmal so eine wichtige Erweiterung. Und ich glaube, gerade wenn wir über radikale Perspektiven reden, wäre das was auf jeden Fall noch mit einbezogen werden müsste. Voll zustimmen und würde auch nur noch den kleinen Fakt dazu bringen, dass es auch einfach nicht so sinnig ist, auch so Phänomene wie Polizei auch nur im nationalstaatlichen Kontext zu denken, insofern als das bereits schon in der Entwicklung, bevor es überhaupt im europäischen Gebiet selbst eine Polizei gab, die in den Kolonien bereits zum Einsatz kam und da irgendwie zur Kontrolle schwarzer Körper diente, und auch für einen Arbeitszwang eingesetzt wurde und dann später erst auch im Zuge von Industrialisierung und Arbeiterinnenaufständen, die es gab, im europäischen Inland zum Einsatz kam, so, ne? Das heißt, da gab es schon immer irgendwie Verknüpfungen und dementsprechend muss auch der Kampf dagegen geführt werden. Eine weitere Frage ist auch noch, wieso erhalten Fälle rassistischer Polizeigewalt wahrscheinlich in Deutschland nicht so viel mediale Aufmerksamkeit und politische Reaktionen wie in den USA? Habt ihr eine Antwort? Also ich meine, wir können jetzt alle sagen, was so unsere Thesen dazu sind. Ich glaube, ich würde sagen, dass vielleicht so zwei Punkte sehr ursächlich dafür sind. Einmal, dass die antirassistische Bewegung in den USA natürlich viel älter ist. Also ich glaube, dass man manchmal dazu neigt zu denken, dass die USA viel progressiver sind als Deutschland, was so eine Antirassismusdiskussion angeht. Und ich glaube, das darf man gar nicht als so selbstverständlich betrachten, weil das auch schon etwas ist, was total hart erkämpft wurde durch die antirassistische schwarze Bewegung, die in den USA schon seit Jahrhunderten existiert in der Form. Die antirassistische Bewegung in Deutschland ist einfach viel jünger. Das heißt, es gab sozusagen auch weniger Zeit, um bestimmte Selbstverständlichkeiten zu erkämpfen, die in den USA zum Beispiel auch in den Universitäten total verankert sind. Und ich glaube, so ein anderer Faktor ist vielleicht auch noch, dass es natürlich, dass ich mir zum Beispiel auch die Frage gestellt habe, warum für George Floyd so viel mehr Menschen auf die Straße gegangen sind, als zum Beispiel jetzt für Hanau oder so. Und ich glaube, dass es schon auch in so einer deutschen Öffentlichkeit so diese Vorstellung davon gibt, Rassismus, das ist was es in den USA gibt, das ist etwas, was dort passiert, aber hier ist das nicht in derselben Weise ein Problem. Und dass es so sehr leicht ist, den Rassismus zu skandalisieren, der so woanders ist. Und dass es viel schwieriger ist, sich damit auseinanderzusetzen, was das eigentlich hier, was das mit uns und mit dieser Gesellschaft zu tun hat. Genau. Gut, und da auch oftmals so ein strategischer nationaler Freispruch irgendwie auch dahinter steht, würde ich sagen, immer nur das andere zu thematisieren und das irgendwie als so besonders schlimm darzustellen, ja. Ja, hier wird noch die Frage gestellt, inwiefern man sozusagen sich aktiv daran beteiligen kann, Polizei abzuschaffen, beziehungsweise was kann man da tun, halt sozusagen, um dieses Problem aktiv anzugehen? Im Sinne von irgendwie Bildung, Aktionen, ähnliches? Ich glaube, so im kleinen Anfang ist auf jeden Fall schon mal sinnvoll. Also es gibt in den meisten größeren Städten ja zum Beispiel so polizeikritische Gruppen, also die zu sowas arbeiten, Cop-Watch-Gruppen oder Cop-Gruppen, also KOP. Und die dieses ganze Thema um Rassismus und Polizei, aber auch Polizeigewalt allgemein skandalisieren, die zum Beispiel manchmal auch Workshops oder sowas machen. Euch vielleicht dazu anhalten, das so ein bisschen im Blick zu halten, dass zum Beispiel, es kommt auf jeden Fall bald von der ISD mit der Roten Hilfe ein Flyer raus, der so ein bisschen Anleitungen gibt, wie kann man sich verhalten, wenn man von der Polizei kontrolliert wird, wie kann man sich verhalten, wenn man mitbekommt, dass jemand anderes von der Polizei kontrolliert wird, also da auch einfach solidarisch zu sein und einen Blick darauf zu behalten und je nachdem, ob man das jetzt sowieso macht oder nicht, einfach auch sich die Frage zu stellen, wenn ich zum Beispiel Nachbarn habe, der gerade in einer psychischen Ausnahmesituation ist, muss ich jetzt gerade die Polizei rufen oder braucht er nicht vielleicht eher Hilfe? Und da diese Selbstverständlichkeiten auch immer weiter abzubauen. Genauso gesagt, vor allem zu lernen, anderes Unterstützungsangebot irgendwie in Anspruch zu nehmen, vor allem zu lernen, sich in Racial Profiling-Situationen irgendwie einzumischen. Und dann vielleicht darüber hinaus, zu dem, was du eh auch schon meintest, sich zu fragen, welche Forderungen wir eigentlich aktuell stellen wollen, ne? Weil irgendwie auch heute so gerade am Tag jetzt der internationalen Polizeigewalt natürlich ganz oft auch so ein Frame dominiert von, das sind halt irgendwie die einzelnen PolizistInnen, die dann mal zu krass draufgehauen haben und die es vielleicht zu kündigen gilt. oder wir bräuchten jetzt irgendwie einfach nur mehr Technik zur Überwachung der Polizei oder ähnliches. Also sehr viel immer auf einen einfachen Umbau der Institution abzielt und da sich konkret für einen Abbau stark zu machen und daran festzuhalten. So. Okay, gibt es eine Frage von Nefedi. Gibt es nur Fälle von Toten und Gewalt in Polizeigewahrsam, die mit Rassismus zusammenhängen, oder ist das generell ein Problem in Deutschland? Und sind die Betroffenen oder die Toten hauptsächlich Männer? Also das Zweite auf jeden Fall. Also ich habe jetzt gar nicht nochmal gezählt, aber es ist uns auf jeden Fall aufgefallen, dass die Getöteten fast ausschließlich Männer sind. Also nicht alle, es gibt auch Ausnahmen, aber das ist auf jeden Fall so eine klare Tendenz. Und die andere Frage, also ich hatte ja am Anfang schon gesagt, wir haben uns sozusagen beschränkt auf einen Ausschnitt als antirassistische Kampagne und haben jetzt nur recherchiert zu Todesfällen von rassismuserfahrenen Menschen in Gewahrsam, aber das Problem ist natürlich viel breiter, was ich auch vorhin schon versucht hatte anzudeuten mit dem Hinweis, dass es natürlich Überschneidungen gibt mit anderen Machtverhältnissen oder Ausgrenzungsverhältnissen. Und genau wie auch von Polizeigewalt zum Beispiel obdachlose Menschen häufig betroffen sind, Sexarbeiterinnen und also andere marginalisierte oder stigmatisierte Gruppen, so würde ich jetzt einfach mal die These in den Raum stellen, dass die auch von Tod in Gewahrsam überproportional betroffen sind. Aber wir haben jetzt eben dazu nicht recherchiert und ich kenne jetzt auch kein anderes Dokumentationsprojekt oder so, was sich spezifisch damit beschäftigt. Kann, ist, dass eine besondere Problematik, auf die wir mit der Kampagne ja auch hinweisen, ist, dass es Fälle von, also dass es Fälle gibt, die sozusagen eigentlich ausschließlich Menschen betreffen, die keinen deutschen Pass bzw. keinen Aufenthaltstitel besitzen. Also abschiebehaft, aber auch bestimmte Straftaten können ja nur Menschen ohne deutschen Pass begehen, zum Beispiel illegale Einreise oder sowas. Also das ist da schon nochmal so einen besonderen. Also Rassismus spielt da schon nochmal eine besondere Rolle, aber ich glaube, bei allen anderen Fällen, also bei Tod in Gefängnissen oder bei jetzt direkter Polizeigewalt, ist eher davon auszugehen, dass das Problem, was wir beschreiben für Menschen, die von Rassismus betroffen sind, in besonderer Weise zutrifft, aber dass die Problematik natürlich allgemein vorherrscht. Ich wurde auch die Frage gestellt, ob die Recherche jetzt fortgesetzt wird oder ob das jetzt hier der Endpunkt ist. Die Recherche wird auf jeden Fall fortgesetzt und das kann ich vielleicht nochmal mit dem Aufruf verbinden, dass wir uns total freuen, wenn Leute uns Infos zuschicken zu Todesfällen, die wir bisher übersehen haben oder wenn es noch zum Beispiel weitere Informationen gibt zu einzelnen Fällen, die bei uns schon auftauchen, aber bei uns steht da eben nur ein Satz oder zwei Sätze, weil wir einfach nicht mehr gefunden haben. Und außerdem freuen wir uns auch total, wenn Leute sich auf die Recherche beziehen oder auch damit weiterarbeiten für ihre eigenen, Forschungen oder auch also irgendwie die Daten weiterverwenden, sie aufbereiten, sie bekannt machen und so. Also es ist sozusagen ein Anfang, aber soll fortgesetzt werden und wir freuen uns auch, wenn es sich irgendwie noch weiterentwickelt. Ja, und dann wird halt die Frage gestellt, wie man euch unterstützen kann. Konkret oder? Ich weiß nicht, es ist, glaube ich, so ein bisschen offen gerade, wie es mit der Kampagne weitergeht. Von daher weiß ich mich ein bisschen überfragt eigentlich, was ich dazu sagen soll. Also vielleicht ist es ansonsten sinnvoll, was BAFTA schon vorhin gesagt hat, jetzt auch von der Kampagne unabhängig, sich also an lokale Strukturen zu wenden. Oder also viele von den Copwatch-Gruppen haben ja zum Beispiel auch Rechtshilfefonds, wo sie Leute unterstützen, die nicht nur von der Polizei ständig kontrolliert werden, sondern auch danach noch kriminalisiert und irgendwie Strafverfahren haben und sich dagegen wehren müssen. Also das wäre jetzt sowas, was mir einfällt. Und bei der Kampagne ist es so, dass sie jetzt erstmal, glaube ich, so eine Art Höhepunkt hatte oder vorläufigen Abschluss jetzt in dieser Woche. Und danach werden wir uns nochmal zusammensetzen und überlegen, was wir als Kampagne gegebenenfalls noch weitermachen oder ob wir das auch erstmal sozusagen abschließen und dann zu einem späteren Zeitpunkt überlegen, wie man daran anknüpfen könnte. Okay, und Christine würde dann gerne noch wissen, was man machen kann, statt dem ersten Instinkt zu folgen, direkt die Polizei zu rufen, wenn man beispielsweise eine Ausnahmesituation ist, eine bedrohliche Situation erlebt. Ja. Das ist bei häuslicher Gewalt und Ähnlichem oder... Also ich glaube, bei Fällen von psychischen Ausnahmesituationen ist es sinnvoll, erstmal zu schauen, okay, was gibt es zum Beispiel für einen Krisendienst in der Stadt? Ich glaube, dass je nachdem, was das für eine konkrete Situation ist, ich glaube, so eine pauschale Antwort kann man gar nicht liefern, aber zu gucken, ob die Person ansprechbar ist, ob man da auf jemanden zugehen kann. Wenn man Fälle von häuslicher Gewalt mitbekommt, dann würde ich erstmal die betroffene Person fragen, was die Person überhaupt gerade möchte. Also nicht eigenmächtig einfach die Polizei zu rufen, zu gucken, dass sozusagen die Person sich sicher fühlt, der Person vielleicht irgendwie einen Raum anbieten. Also das wären so erste, also das wären so Dinge, wo ich sagen würde, das ist vielleicht als erster Impuls richtig. Genau. Dazu, wenn das Leuten dann schlussendlich zum Beispiel doch irgendwie wichtig sein sollte, bei eigener Gewalterfahrung oder ähnlichem eine Anzeige zu stellen, dann kann man auch immer noch als letzte Option den Weg gehen, einfach selbst aufs Revier zu fahren und dort die Anzeige zu stellen und eben nicht die Polizei irgendwo hinzuholen und noch zu riskieren, dass sie auf dem Weg zusätzlich Leute in Gefahr bringt oder anfängt, Kontrollen verdachtsunabhängig durchzuführen oder ähnliches. Gibt es dann auch Pläne, die Kampagne auf weitere marginalisierte Gruppen wie SexworkerInnen und Transpersonen auszuweiten? Also aktuell nicht. Ich glaube, also ein Ziel, was wir bisher aber noch nicht so mega gut verwirklicht haben, war von Anfang an, sich stärker zu vernetzen in dieser Hinsicht. Und das wurde, glaube ich, vor allem durch den Beginn der Pandemie so ein bisschen verunmöglicht. Also wir hatten eigentlich schon für den 15. März vor einem Jahr so eine Vernetzungskonferenz geplant und auch eine Demo. Und da war die Idee unter anderem, sich mit Gruppen zu vernetzen, die genau zu diesen Themen arbeiten. Das mussten wir dann aber kurzfristig absagen, weil das gerade der Beginn von dem ersten Lockdown war. Und da konnten wir dann auch seitdem nicht mehr so richtig anknüpfen, weil es einfach dann im Sommer diese also sehr intensive Phase gab, wo wir viel Pressearbeit gemacht haben mit den ersten Rechercheergebnissen. Und jetzt in den letzten Wochen oder seit Beginn des Jahres haben wir ja wieder so einzelne Aktionen organisiert, zum Beispiel diese Kundgebung in Gedenken an Ferhat Mayouf und jetzt diese Veranstaltung heute. Genau, aber ich glaube, so dieser Vernetzungsaspekt, es sind zwar viele Gruppen in dem Bündnis, aber das ist was so ein bisschen zu kurz gekommen ist jetzt in den letzten Monaten. Ich würde vielleicht nochmal ergänzen, dass es, wenn es jetzt irgendwelche konkreten Gruppen oder Inis oder auch Einzelpersonen gibt, die diese Kampagne zum Anlass nehmen wollen, um Recherchen anzufangen zu anderen Gruppen oder so, dass man das auf jeden Fall machen kann. Und ich denke auch, dass man die Ergebnisse der Kampagne auch gut als Grundlage nutzen kann, um das sozusagen auch so ein bisschen auszuweiten. Also ich glaube, dass, also wie wir jetzt dazu in der Lage sind, das im Rahmen der Kampagne zu machen, ist nochmal so eine andere Frage, die sich stellt. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall möglich. Gut, dann gibt es hier, glaube ich, nur noch eine einzige Frage. Und zwar, habt ihr noch weitere Literaturtipps? Also, Sie wurden gerade schon einige Links reingestellt zum Thema rassistische Polizeigewalt. Habt ihr vielleicht noch irgendwie Hinweise, wie man die was man sich anschauen könnte? Ja, ich würde immer ganz klassisch sagen, Angela Davis lesen, weil sie sehr viel dazu geschrieben hat. Das passt immer gut an der Stelle. Und ansonsten vielleicht so ein bisschen konkreter, was ich für meine eigene persönliche politische Praxis sehr sehr hilfreich fand, war ein kleines Handbuch, das heißt, was macht uns wirklich sicher, von Melanie Brazel, was eine Art Toolkit ist und einem auch explizit Vorschläge gibt, wie man sich in welchen Situationen verhalten kann, wie man selbst Konzepte transformativer Gerechtigkeit anwenden kann. Und gerade wenn sich Leute genau da Unterstützung suchen, ist das neben den ganzen theoretischen Grundlagen vielleicht eine gute praktische Unterstützung. Ja, gibt es als PDF online umsonst. Ich würde noch eine Sache ergänzen, was jetzt was jetzt auch schon viel vorkam, diese Diskussion in Berlin, die frühere Kampagne Ban Racial Profiling, der Kampf gegen die gefährlichen Orte. Dazu gibt es ein Buch von Kopf, von der Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt, in dem auch, glaube ich, einige Gruppen mit Beiträgen vertreten sind, die jetzt auch in dieser Kampagne wieder mitgewirkt haben. Das ist vor ein paar Jahren erschienen und ist auf jeden Fall sehr lesenswert, würde ich sagen. Ja. Genau, was ich vielleicht auch noch empfehlen würde, ist, dass die AK hat letztes Jahr eine Broschüre namens Polizeiproblem rausgegeben. Ich weiß gar nicht mehr, ob es die Broschüre gedruckt noch gibt, aber die gibt es als PDF online. Und dann, darauf haben wir uns ja auch in der Recherche bezogen, die Zeitschrift Zielib, die haben auf jeden Fall auch immer gute Beiträge zu Polizei. Würde ich mir auch mal anschauen. Ich glaube, es gibt hier keine weiteren Fragen mehr. Dann würde ich wahrscheinlich hier zum Abschluss nochmal sozusagen die Runde geben. Alles klar. Ich würde euch vielleicht nochmal die Möglichkeit geben, was zu sagen. Dann. Alles klar. Ja, also von mir bleibt jetzt eigentlich auch nicht mehr viel oder eigentlich nichts. Dann würde ich das Podium jetzt so beenden. Ich würde mich bei den Zuschauern dafür bedanken, dass ihr da wart. Ich würde mich bei unseren Gästinnen dafür bedanken, dass ihr hier wart und uns was über die Recherche und auch sozusagen Polizei allgemein nochmal ein bisschen erzählt habt. Und genau, ich glaube, gerade die letzten Punkte, die so ein bisschen in der Diskussion genannt wurden, die gerade so ein bisschen praktisch sind, sind vielleicht auch ein guter Anlass für Einzelne, um aktiv zu werden und sich noch mal so ein bisschen mehr mit der Thematik zu beschäftigen und genau, damit wir das Problem auch immer weiter in der Öffentlichkeit skandalisieren können. Dann Dankeschön.